9999 Ein Tage lang besoffen sein. Denn ich bin dann ist ein Schwein. Hinter Masken sich versteckten Verschenkmann. Titten abschuldigten in den gelben Sack. Unser Platz der geile Bach, Funken nach ich in unserem Lach. Heuchleleinig zu ertragen, Ende sollen neue Schwerden. Lief das ganze Jahr, lasst ihr aus im Februar. Die, die sonst die Pfanzen gefällt, machen sich total zum Muffel. Was uns gilt, das hat uns schaut. Das ist der Lump beim Karneval, breit zu sein legitimiert. So man sich was kostümiert. Drei Tage lang besoffen sein. Wer nicht mitmacht, ist ein Schwein. Und am Gott hat eine Woche von Mariechen und Lamm. Heuchelei nicht zu ertragen, Kamelle soll er neue schlagen. Keine falsche Fröhlichkeit, ein Lachen aufgesetzt. Scheiße, fünfte Jahrzeit, ich hab sie wie die Pest. Drei Tage sind sie eine Frei, das Blut wird einversetzt. Ist sie vorbei, die Faschingszeit, kommt das Oktoberfest. Wollen wir eine neue Lasse, nein, nein, nein. Wollen wir nach allem Arsch, wollen wir einen Arsch. Wir wollen keine Faschingsschweine, nein, nein, nein. Nieder mit dem Faschingsplan, entgegen. Man sieht Stink und Kack, Spielekultur als Witz verpackt. Man sieht den dekadenten Haufen, lachen, schunkeln, brüllen, saufen. Wer ist so lang kann man sehen, wo Witzchen, die sie nicht verstehen. Faschings, mein, du hältst die Klappe, ich biss in deine Narrenkappe. Bin Faschung, bin's einfach Elau. Wer nicht mitmacht, ist ne Sau. Das dumme Volk beginnt zu toben. Faschismus, den rechten Arm zum Gruß erhoben. Nimm den gelben Sack. Das war schon was in deinen Liedern. Sie gehen auf und scheint es wieder. Scheiß auf Narren und die Ecken, wo sie in der Welt verrecken. Was ein Mann, die Sting und Kack. Spielst du nur als Witzverband. Man sieht den dekadenten Haufen. Lachen, schunkeln, brüllen, saufen. Wer ist so lang kann man gesehen. Über Witzchen, die sie nicht verstehen. Was ein Schwein, du hältst die Klappe. Ich biss in deine Narrenkappe. Tage war ich im Fröhlichkeit. Ein Lachen aufgesetzt. Ich hasse fünfte Jahrzeit, ich hasse sie wie die Pest. Drei Tage werden sie alles frei, das Blut wird einversetzt. Ist sie vorbei, die falsche Zeit, kommt das Oktoberfest. Wollen wir eine neue Lasse, nein, nein, nein. Wollen wir nach allem Arsch, wollen wir einen Arsch. Wir wollen keine falschen Schweine, nein, nein, nein. Nieder mit dem falschen Spaß, in den.